Zu Beginn des Wintersemesters laufen Jahr für Jahr die Ersti-Touren durch die Stadt. Begleitet wird das Ganze von den Ersti-Wochen, die von den Fachschaften organisiert werden. Dieses Jahr gibt es aber zum ersten Mal ein Alternativprogramm zu den klassischen Ersti-Wochen. An der CRU haben sich knapp 30 Gruppen und Initiativen zusammengeschlossen und die Veranstaltungsreihe Kritischer Semesterstart, kurz Krise, ins Leben gerufen. Von Mitte Oktober bis Ende November werden unter diesem Motto Lesungen, Filmabende und Vernetzungstreffen angeboten. Charlotte von der feministischen Hochschulgruppe Unterdruck ist Teil des Krise-Teams und organisiert die Veranstaltungsreihe. Diese Veranstaltungsreihe oder die Idee gibt es ja schon in anderen Städten, meistens kritische Ersti-Woche. Und ja, diese Idee schwebte schon länger herum, das auch mal in Kiel zu machen. Und wir haben von vielen Leuten gehört, dass die da Lust drauf hätten und dass man auch mehr politische Themen in den ersten Wochen bespricht, Veranstaltungen anbietet, neben dem klassischen Programm der Fachschaften für die Erstis. Der kritische Semesterstart ist also ein Zusatzprogramm zu den Ersti-Wochen der Fachschaften, sagt Charlotte. Es ist schon ziemlich krass, was die Fachschaften immer auf die Beine stellen. Und ich habe die letzten Jahre auch für die SOPO-Fachschaft Ersti-Wochen organisiert. Das ist verdammt viel Arbeit. Aber dass der Fokus auf Alkoholkonsum in Ersti-Wochen sehr stark da ist. Natürlich lockert das die Stimmung auf, aber natürlich alkoholkritisch irgendwie trotzdem eine Droge. Und das ist auch so ein Grundgedanke dieses kritischen Semesterstarts. Und bei den Stupa-Wahlen sieht man es auch jedes Jahr. Viele Studierende richten den Blick nur noch auf ihr Studium und nicht über den Tellerrand hinaus. Sie sind nicht mehr so kritisch und interessieren sich meist nur mäßig für Hochschulpolitik. Das ist vordergründig schon eine der Hauptideen, Leute zu politisieren, die vernetzen. Vielleicht gibt es Leute, die haben schon das Gefühl, sie wollen was verändern, ihnen fehlt nur die richtige Gruppe und dass das Kriseprogramm dafür einen Anstoß geben kann. Durch die Veranstaltungsreihe soll der Einstieg in die politische Szene in Kiel vereinfacht werden. Und auch die Organisation der Kriseveranstaltung hat gezeigt, wie wichtig Bündnisarbeit für die Hochschulgruppen ist. Denn die teilnehmenden Gruppen wollen etwas verändern. Denn Krise heißt ja auch, dass an der Uni Kiel irgendwas nicht läuft. Wir haben ein bisschen überlegt, ob dieser Wortwitz, wenn man ihn als so einen bezeichnen kann, funktioniert, aber dass wir aufzeigen wollen, Dinge müssen anders laufen. Und diese ganzen lokalen Gruppen und Initiativen und Leute, die jetzt in dem Veranstaltungsprogramm vereint sind, bieten ein Stück für diese Veränderung an. Charlotte findet es aber schade, dass Uni-Institutionen solche Veranstaltungen nicht organisieren. Trotzdem haben die knapp 30 teilnehmenden Gruppen mehr als 40 Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Auf die anarchistische Stadtführung freue ich mich sehr, auch über die Veranstaltung über Studentenverbindungen. Zum Beispiel die neu gegründete Gruppe in Kiel Rhythm of Resistance bietet eine offene Probe an. Das ist zum Beispiel auch was. Aber auch all das andere, die ganzen Kennenlernabende, werde ich wahrscheinlich auch mal vorbeischauen. Sagt Charlotte, die im Orga-Team vom kritischen Semesterstart ist. Die ganze Veranstaltungsreihe und weitere Infos zum kritischen Semesterstart an der CAU findet ihr auf deren Instagram-Seite @krisekiel und auf der Webseite des ASTA.